Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Geschichtswerkstätten möchten lokale und regionale Geschichte wieder erinnerbar machen, zurück ins Gedächtnis rufen. Wie aktuell das sein kann, das zeigt eine Geschichtswerkstatt in Zwickau. Denn für die jungen Laienhistoriker ist das, was 2011 in ihrer Stadt passierte, das Aufliegen des NSU, schon Geschichte, die die Teilnehmer für sich, aber auch die Stadt erst wieder erarbeiten müssen. Bastian Brandau hat die NSU-Geschichtswerkstatt in Zwickau besucht. Ich würde ja vorschlagen, bevor wir das Ganze detaillierte machen, wenn wir für die Ausstellung arbeiten wollen, ja, für so ein Stück pro Ausstellungsidee. Ein Kellerraum in der Pestalozzi-Schule in Zwickau. 10 Menschen sind an diesem Nachmittag zur Geschichtswerkstatt gekommen. Seit einem gemeinsamen Besuch des NSU-Prozesses in München im Januar gibt es regelmäßige Treffen. Dazwischen arbeiten Kleingruppen weitgehend selbstständig. Nun will man der Öffentlichkeit erste Ergebnisse präsentieren. Das muss organisiert werden, vom Ausstellungsort bis zur Frage, wer die Texte schreibt. Etwa die für die Ausstellung geplanten Porträts derjenigen, die die NSU-Mitglieder ermordet haben. Von Enver Şimşek, Halit Yozgat, Theodor Bulgaridis und den anderen. Naja, aber das könnte man ja zum Beispiel mit euch auch noch ein bisschen aufteilen, dass ihr euch mal die verschiedenen... Ja, weil es extrem viel, also mit jedem Einzelnen irgendwas machen müsst. Ja. Kann ich dir was zuarbeiten? Ja. Ich habe in Rechnung alle Kurztexte für die verschiedenen Gedenkveranstaltungen der letzten Jahre immer mal gesammelt. Da kann ich dir die schicken und dann kannst du das da. Das wäre cool. Die Schülerinnen Laura und Milena werden die Porträts anfertigen. Dass die Verbrechen des NSU jahrelang von ihrer Heimatstadt Zwickau ausgingen, habe sie erst Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU 2011 realisiert, sagt die heute 17-jährige Laura. Jahre, nachdem Beate Zschäpe versucht hatte, das Haus in der Zwickauer Frühlingsstraße in die Luft zu sprengen. Ich bin da oft dran vorbei, als das auch noch da stand. Unten war eine Drogerie drin, da war ich auch oft drin. Und da war ja auch noch eine Gaststätte daneben. Also für mich war das Haus, aber mit sowas hat man natürlich nie gerechnet. Und ich war selber auch noch 11. Was davor, was zwischen 2000 und 2011 hier passierte, ist für Laura Geschichte. Eine Geschichte, die sie erst noch wiederentdecken muss. Die Zeit des NSU in Zwickau werde in der Stadt relativ wenig thematisiert, findet Laura. Das sieht auch Milena so, die 14 ist und damit noch lange nicht geboren war, als der NSU nach Zwickau umzog. Bei der Arbeit in der Geschichtswerkstatt gehe es ihr darum, vielleicht auch den Leuten etwas näher zu bringen, dass wirklich hier abgelaufen ist, dass es offensichtlicher gemacht wird, sage ich mal so. Weil viele, denke ich, kehren das einfach unter den Teppich. So. Und so, es ist passiert. Wird schon nicht wieder passieren. Die Gruppe hat zunächst den Besuch beim Prozess in München ausgewertet. Vor allem im Internet recherchieren sie über die Verbindungen des NSU zu Zwickau, aber auch vor Ort. Über die 3 Wohnungen, in denen das Kerntrio hier gelebt hat, ihre Kontaktleute, deren Umfeld. Über 11 Jahre wohnten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in Zwickau. Beate Zschäpe verschaffte ihnen nach außen eine bürgerliche Tarnung. Anschaulich macht dies ein Interview mit einem ehemaligen Nachbarn. Als Kind lebte der im selben Haus wie Beate Zschäpe und hat nun zum ersten Mal über seine Erinnerungen gesprochen. Geführt hat das Interview Jörg Barnitz, Schulsozialarbeiter an der Pestalozzi-Schule. Die also die Hausfrau, die gute Seele der Hausgemeinschaft mitverkörpert hat, die ansprechbar war, die war nett war, die den Kindern Bonbons gegeben hat, die mit im Garten gegrillt hat, man hat sich getroffen. Klare Aussage, ne, wir haben keinen schlechten Eindruck, das war eine nette Frau. Dass der NSU auch in Zwickau so lange unerkannt leben konnte, war nur mit einem Netzwerk von Unterstützern möglich. Und viele dieser Leute seien natürlich immer noch da, sagt Geschichtswerkstatt-Mitarbeiter Jörg Barnitz. Uns geht es nicht um irgendein gutes oder schlechtes Image an der Stadt. Es geht uns um die Stadt. Wir sind ein Teil davon, das ist unsere Stadt. Uns ist es nicht egal, wenn rechte Netzwerke oder menschenverachtende Ideologien Menschenfeindlichkeit produzieren, auch in verschiedenen Foren, in Gruppen, in der Öffentlichkeit immer wieder deutlich werden aus diesen Netzwerken. Ist uns eben nicht egal und wir möchten es gerne thematisieren. Etwa die Verbindungen der stadtbekannten Neonazis André E. und Ralf Marschner. Während E. im Münchner Prozess angeklagt ist, lebt der ehemalige V-Mann Marschner heute als freier Mann in der Schweiz. Auch auf den brutalen Überfall des NSU auf eine Zwickauer Sparkasse will die Geschichtswerkstatt erneut erinnern. Eines Tages soll dann, so die Hoffnung, ein Bildungs- und Informationszentrum zum NSU entstehen. Möglicherweise an der Stelle des abgerissenen Hauses in der Frühlingsstraße. Ein weiter Weg, Bis dahin werde die Geschichtswerkstatt Schritt für Schritt arbeiten, sagt Danilo Starosta. Er hat die Sitzung am Flipchart strukturiert. Als Mitarbeiter des Kulturbüros Sachsen bringt er in Zwickau seine Erfahrung aus der Chemnitzer Geschichtswerkstatt zum NSU mit, die schon seit mehreren Jahren besteht. Das ist dann das Erfolgskonzept von der Werkstatt, am Thema bleiben. Wir sagen, wir suchen uns einen einzigen Ausschnitt, weil wenn wir versuchen wollen, umfänglich, soziologisch oder historisch was zu erklären, dann verliert es den Reiz der Sache. Das macht uns ja als Werkstatt auch stark gegenüber den formalen Beschäftigungen mit dem NSU. Die Erkenntnisse aus dem Prozess und aus den Untersuchungsausschüssen sind für viele Hinterbliebene enttäuschend. Die Geschichtswerkstatt will auch Ihnen Informationen liefern. Und auch für den Tag der Urteilsverkündung, den Tag X, sind Aktionen geplant.